Anzahl ist kleiner, aber dafür sehr qualifiziert. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Interesse an dem politischen System im Wilhelminischen Reich wächst, wie ich zu meiner großen Freude feststelle. Da als communis opinio gelten, dass in Deutschland während des 19. Jahrhunderts und bis weit hinein in das 20. die Demokratisierung gegenüber der Industrialisierung erheblich im Verzug gewesen sei. Man kennzeichnet dieses Phänomen gern als deutsche Sonderentwicklung. Und weist im Rahmen dieses Prozesses dem Liberalismus einen bevorzugten Platz zu. Der deutsche Liberalismus sei, so heißt es, gegenüber dem Westeuropäischen relativ schwach und überdies rückständig gewesen. Er habe es nicht vermocht, Staatengesellschaft nach seinen Vorstellungen zu formen. Er habe zudem mindestens seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Neigung gezeigt, sich in die Arme des Obrigkeitsstaates zu werfen, und dies dann auch getan, und er müsse schließlich aus all diesen Gründen zu einem erheblichen Teil verantwortlich gemacht werden für die späteren Verirrungen der deutschen Geschichte. Aus der einschlägigen Literatur und ihrer gelegentlich zu beobachtenden Neigung zu holzschnittartigen Vergröberungen will ich nur ein Beispiel herausgreifen, nämlich das jüngst erschienene Buch der Amerikanerin Beverly Heckert über die Geschichte der Mittel- und Linksparteien vor 1914. Dort wird im Wesentlichen dem Nationalismus der Nationalliberalen die Schuld daran gegeben, dass sich vor dem Krieg keine Reformmehrheit von Bassermann bis Bebel, das heißt von den Nationalliberalen bis zur Sozialdemokratie, also keine solche Mehrheit zusammengefunden habe, eine Mehrheit, welche nach Ansicht der Autorin den Krieg hätte vermeiden, die Parlamentarisierung hätte durchsetzen und damit insgesamt die militärische Niederlage, die Revolution und die folgenden Unzuträglichkeiten der deutschen Geschichte hätte verhindern können. Abgesehen von allerlei Schiefheiten und Ungereimtheiten, welche die Autorin sich leistet, stellt die Generalthese dieses Buches nur eine Neuauflage der alten Behauptung dar, das liberale Bürgertum habe vor der Aufgabe der Demokratisierung versagt. Eine Behauptung, die praktisch für alle entscheidenden Stationen des 19. Jahrhunderts schon aufgestellt wurde. Für die Revolution von 1848, für den preußischen Verfassungskonflikt, für das Reich unter der Ägide Bismarcks und nun also gleichfalls für die wilhelminische Epoche. Interessanterweise ist derselbe Vorwurf schließlich auch der Mehrheitssozialdemokratie gemacht worden, weil sie nämlich in der Revolution von 1918-19 ebenso die Demokratisierung nicht entschieden genug vorangetrieben habe. Was hat es mit einer solchen Behauptung, soweit die Liberalen und das Wilhelminische Reich betroffen sind, auf sich? Die verfassungspolitischen Grundprobleme der wilhelminischen Ära haben sich in ganz ähnlicher Weise bereits in der Zeit der bürgerlichen Revolution von 1848 gestellt. Und auch die verschiedenen Lösungsversuche sind über die Jahrzehnte nahe miteinander verwandt geblieben. Was sich bis zu einem gewissen Grad geändert hat, das sind die Positionen, welche die einzelnen politischen Gruppen gegenüber den verfassungsmäßigen Hauptfragen einnahmen. Bekanntlich ist es eine alte Streitfrage, ob man den vormärzlichen Radikalismus, die Demokraten, die liberalen Demokraten, ob man die noch zu den Liberalen zählen soll, oder ob zur liberalen Bewegung nur die Gemäßigten, die sogenannten Konstitutionellen, gehören. Eine solche Frage rührt nun allerdings an ein ganz fundamentales Problem der Geschichte des deutschen Liberalismus überhaupt. Denn jedenfalls auf verfassungspolitischem Gebiet hat später die sozialdemokratische Arbeiterbewegung die Traditionslinie der alten Demokraten weitergeführt. Dass sich im Kaiserreich das sogenannte soziale Verfassungsproblem, das heißt also die ungelöste Frage einer Integration der Unterschichten, insbesondere der Arbeiterschaft, in Staat und Gesellschaft, dass sich also dieses soziale Verfassungsproblem mit derart enormer Schärfe stellte, das ist eben deshalb so gewesen, weil aufgrund des Verlaufs der deutschen Geschichte, insbesondere der mehrfachen Niederlagen der liberalen Bewegung, der an sich durchaus vorhandene Unterschied zwischen dem Liberalismus im engeren Sinne, also den konstitutionellen, und der demokratischen Linken, weil sich also dieser Unterschied zur Unzeit, zur irreversiblen Trennung verschärft und dann in die Unterdrückung der sozialdemokratisch gewordenen Bewegung eingemündet hat. Diese Situation ist die verfassungspolitische Ausgangslage, vor welcher sich die Liberalen in der wilhelminischen Ära fanden. Um Sie nachher nicht unnötig auf die Folter zu spannen, will ich ein Ergebnis der hier vorzutragenden Überlegungen gleich jetzt vorwegnehmen. Das Interessanteste an der Geschichte des Liberalismus und seiner verfassungspolitischen Bemühungen im Wilhelminischen Reich ist eigentlich deren Vorgeschichte. Denn durchschlagende verfassungspolitische Wirkungen hat der Liberalismus in den Jahrzehnten von 1914 teils nicht mehr ausüben können, teils auch gar nicht mehr ausüben wollen. Bereits die Rechtsliberalen der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 haben durch stille Evolution, durch stille Entwicklung, durch eine entsprechende Gestaltung der Verfassungswirklichkeit, also die parlamentarische Regierung, erreichen wollen. Und in der Tat haben ja die provisorischen Reichsregierungen, die nach den Vorstellungen des rechten Liberalismus zustande gekommen waren, bis ins Jahr 1849 durchaus parlamentarisch regiert. Demgegenüber erstrebten der linke Liberalismus und ebenso die Demokraten der Paulskirche eine gesetzliche, also eine formaljuristische Bindung der Regierung an den Willen der Volksvertretung. Welchen Weg zur Durchsetzung des Parlamentarismus man auch beschreiten mochte, formaljuristischen oder den einer Änderung der Verfassungswirklichkeit, also welchen Weg man auch beschreiten mochte, im Endeffekt wurde jedenfalls immer die Fürstensouveränität, die von Haus aus den deutschen Konstitutionalismus kennzeichnet, durch die Volkssouveränität ersetzt. Und zwar entweder de facto oder de jure. Als die preußischen Liberalen in den 60er Jahren den großen Verfassungskonflikt durchzukämpfen hatten, da ging es im Grunde wieder um nichts anderes als um die Frage, ob der Konstitutionalismus, der deutsche Konstitutionalismus, bewahrt oder ob der Parlamentarismus durchgesetzt werden könne. Dies war beiden Seiten völlig bewusst. Insbesondere war der leitende preußische Staatsmann Bismarck darüber nicht im Zweifel. Und dieser Staatsmann, der sich selbst als bedingungslosen Verteidiger des monarchischen Prinzips verstand, der den Konstitutionalismus gerade nicht in den Parlamentarismus übergehen lassen wollte, Bismarck also fand nun allerdings Mittel und Wege, um die von den Liberalen angestrebte Parlamentarisierung zu hintertreiben. Die Verfassung des Norddeutschen Bundes und dann diejenige des Deutschen Reiches von 1871 war so konstruiert, dass sie in einem ebenso artifiziellen wie fein durchdachten System alle Ansatzmöglichkeiten für eine stille oder auch offene Parlamentarisierung abschnitt. Welches waren die hier interessierenden Kennzeichen dieser Verfassung? Dass ihr, also der Verfassung, ein Grundrechtskatalog fehlte, der ansonsten das Kennzeichen liberaler Verfassungen ist, braucht zunächst noch nicht viel zu besagen. Weil die Verfassung als eine Art Organisationskodex für einen Bundesstaat gedacht war, ein Bundesstaat, der die Eigenstaatlichkeit der Bundesglieder möglichst wenig antasten und zentralistische Assoziationen vermeiden sollte, und solche zentralistischen Assoziationen hätten ja eventuell von einer einheitlichen Gewähr der Menschen- und Bürgerrechte ausgehen können. Trotzdem schimmert bereits hier die spezifische Eigenart dieses Staatsgrundgesetzes durch. Und diese Eigenart bestand gerade darin, den Föderalismus in einer ganz eigentümlichen Weise auszuformen und zu verwenden. Auf eine kurze Formel gebracht, sollte der Föderalismus, der im Übrigen ein hegemonialer Föderalismus zugunsten Preußens war, dieser hegemoniale Föderalismus also sollte alle Ansätze für eine Parlamentsherrschaft ausschalten. Dies galt in mehrfacher Hinsicht. Zum Ersten gab es keine reguläre Regierung wie sonst in konstitutionellen Staaten, sondern formell stellte der Bundesrat hieß das Organ der verbündeten Regierungen. Die verbündeten Regierungen waren die Regierungen der Einzelstaaten. Also formell stellte dieser Bundesrat, das Organ der verbündeten Regierungen, die eigentliche Regierung des Reiches dar. In diesem Bundesrat waren die Minister, die Gesandten und sonstige Bevollmächtigte eben der Einzelregierung vertreten. Neben diesem Bundesrat existierte zwar auch eine eigenständige Exekutivgewalt des Reiches, deren Organe der Kaiser und der Reichskanzler waren. Aber der Kaiser war zugleich König von Preußen und der Kanzler war zugleich Vorsitzender des Bundesrats und mindestens preußischer Außenminister, meistens auch preußischer Ministerpräsident, so dass er bei Bedarf dem Parlament nicht als der einzige Reichsminister gegenübertrat, sondern als preußischer Bundesratsbevollmächtigter. Ein grelles Schlaglicht auf den inneren Mechanismus der Verfassung wirft der Umstand, dass der Kanzler als Reichsbeamter gar nicht die Befugnis hatte, vor dem Reichstag zu erscheinen, sondern nur als Bundesratsmitglied durfte er vor dem Reichstag auftreten und sprechen. Als im Laufe der Zeit allmählich eine verzweigte Reichsadministration entstand, wurden deren Ressortleiter nicht etwa Minister, sondern sie blieben mit dem Titel Staatssekretär stets dienstrechtliche Untergebene des Kanzlers. Auch sie waren immer preußische Bundesratsbevollmächtigte. Immer preußische Bundesratsbevollmächtigte, nie Bevollmächtigte eines anderen Staates. Und Bismarck hat während seiner ganzen Reichskanzlerzeit und besonders in den 80er Jahren jedes selbstständige Agieren gegenüber dem Reichstag zu unterbinden gesucht. Der Sinn war ganz einfach der, jede Handhabe für eine stille Parlamentarisierung aus der Welt zu schaffen. Denn diese stille Parlamentarisierung hätte in der Weise vor sich gehen können, dass die Reichsverwaltung, die Staatssekretäre, mit dem Reichstag paktiert hätten. Wurden sie aber sozusagen hinter dem Bundesrat zurückgezogen, waren sie nur Bundesratsbevollmächtigte, dann konnte man dieses Paktieren der obersten Exekutivbeamten mit dem Parlament, wenn schon nicht ganz ausschalten, so mindestens so erschweren, dass es nicht zum Parlamentarismus führte. Der unverantwortliche Bundesrat, denn der Bundesrat als Organ der verbündeten Regierung war ja dem Parlament nicht verantwortlich, also der unverantwortliche Bundesrat, von dem die Reichsleitung ein Teil war, sollte als Schutzschild gegen parlamentarische Ansprüche dienen. Zum Zweiten war auch die Militärverfassung föderalistisch strukturiert. Dem Reichstag trat nicht etwa ein Reichskriegsminister gegenüber, sondern die Kriegsminister bzw. Militärbevollmächtigten von 4 selbstständigen Kontingenten, nämlich Preußens, Bayerns, Sachsens und Württembergs. Die Kontingente der anderen Einzelstaaten waren verwaltungsmäßig alle dem preußischen Kontingent eingegliedert. Das stärkste Machtmittel eines konstitutionellen Herrschers war natürlich das Heer. Und je weniger der Reichstag auf das preußische Heer Einfluss nehmen konnte, umso stärker war die Machtposition des preußischen Königs und deutschen Kaisers. Aus diesem Grund eben gab es keinen Reichskriegsminister, sondern nur die Kriegsminister der 4 Kontingente. Wichtiger als dieser Umstand war indes, dass die preußischen Könige seit dem Revolutionsjahr 1849 aus dem Gebiet militärischer Angelegenheiten den Bereich der sogenannten Kommandogewalt ausgesondert hatten. Das heißt, ein Gebiet von Anordnungs- und Befehlsbefugnissen, welches nicht, wie sonst alle Regierungshandlungen, der Mitwirkung eines gegenzeichnenden Ministers unterlag. Akte der Kommandogewalt ergingen ohne Gegenzeichnung eines Ministers. Und deshalb konnten diese Akte auch nicht in den Einzugsbereich parlamentarischer Machtansprüche gegenüber den Ministern gelangen. Zum Dritten musste auch jeder Versuch des Reichstags ziemlich aussichtslos sein, im Wege der Verfassungsgesetzgebung das parlamentarische Prinzip formell zu verankern, weil Preußen im Bundesrat eine Sperrminorität für solche Fälle besaß und weil die Abgabe der preußischen Bundesratsstimmen nicht gegen den König und Kaiser erfolgen konnte. Zum Vierten endlich hatte das preußische Dreiklassenwahlrecht, wie es seit 1849 bestand, die liberale Kammermehrheit des Verfassungskonflikts heraufbeschworen. Bismarck spekulierte nun darauf, dass die Masse des Volkes eigentlich monarchisch gesonnen sei. Eine ähnliche Spekulation ist ja auch in Frankreich angestellt worden. Ebenso. Dass also die Masse des Volkes eigentlich monarchisch gesonnen sei und gestand dem Reichstag das allgemeine, gleiche Wahlrecht zu, um auf diese Weise den Reichstag gegen das preußische Abgeordnetenhaus ausspielen zu können. Allerdings erwies sich das bald als Fehlspekulation. Und so wurde das Verhältnis allmählich umgekehrt. Der preußische Landtag mit seinem Dreiklassenwahlrecht diente nun als Korrektiv gegenüber dem demokratischen Reichstag. Es leuchtet ein, dass unter solchen Rahmenbedingungen eine Verwirklichung liberaler und demokratischer Ziele außerordentlich schwer sein musste. Von allen Parteien des Reichstags bekannten sich überhaupt nur die verschiedenen linksliberalen Gruppierungen in ihren Programmen zur Idee des parlamentarischen Regierens. So hatte die Deutsche Fortschrittspartei, also die Partei, die den preußischen Verfassungskonflikt getragen hatte, diese Fortschrittspartei hatte 1878 die, ich zitiere, Entwicklung der parlamentarischen Verfassung verlangt, welche durch eine Kräftigung der Rechte des Reichstags und durch Einrichtung eines demselben verantwortlichen Reichsministeriums erzielt werden sollte. In den Programmen der Deutschen Freisinnigen Partei von 1884 und der Freisinnigen Volkspartei von 1894 findet sich gleichlautend die Formel von der Entwicklung eines wahrhaft konstitutionellen Verfassungslebens. Mit diesem wahrhaft konstitutionellen Verfassungsleben war der Parlamentarismus gemeint. Das lässt sich nachweisen. Im Programm der Deutschen Volkspartei von 1895 war dann ganz eindeutig die Rede von der Bestimmung der staatlichen Politik durch den Mehrheitswillen der parlamentarisch vertretenen Nation. Im Jahr 1910 haben sich dann die drei linksliberalen Gruppierungen, die es bis dahin gegeben hatte, zusammengeschlossen und im Einigungsprogramm der Fortschrittlichen Volkspartei, so hieß dieser Zusammenschluss dann, im Einigungsprogramm der Fortschrittlichen Volkspartei von 1910 hieß es dann, dass ein Ausbau der Reichsverfassung im konstitutionellen Sinn verlangt werde. Wieder war damit der Parlamentarismus gemeint. Noch im Wahlaufruf der Fortschrittlichen Volkspartei für die Wahl von 1912 findet sich eine analoge Wendung. Die Prägnanz im Programm der Deutschen Volkspartei, die ja auch ganz wortwörtlich von einer parlamentarischen Regierung gesprochen hatte, also die Prägnanz im Programm der Deutschen Volkspartei, rührt von der in der Parteiführung verbreiteten Meinung her, nicht so sehr soziale Forderungen, sondern der Kampf gegen die unkonstitutionellen Zustände im Reich bringe die Massen in Bewegung. Soweit die Linksliberalen, bei den Rechtsliberalen, also den Nationalliberalen, sah es anders aus. Schon das Gründungsprogramm der Nationalliberalen von 1867 hatte darüber geklagt, dass es eine schwere, in der Geschichte bislang nicht vollzogene Aufgabe sei, den monarchischen Bundesstaat mit den Bedingungen des konstitutionellen Rechts in Einklang zu bringen. In dem Aktionsprogramm der Nationalliberalen von 1907 ist dann bloß deklamatorisch und im Grunde bereits resignativ die Rede von einer weiteren Entwicklung der Reichseinrichtungen im nationalen und freiheitlichen Geiste. Freilich sollten dabei die bundesstaatlichen Rechte vollständig gewahrt werden. Es war aber ganz klar, dass bei einer vollen Wahrung der bundesstaatlichen Rechte die Reichsverfassung gerade nicht im parlamentarischen Sinn weiterentwickelt werden konnte. Das allerdings stand nicht im Programm drin. Nun war es ja seit langem bekannt, dass die Parlamentarisierung sich auf informelle Weise erreichen ließ, also durch einen stillen Verfassungswandel, dass sie aber auch formaljuristisch kodifiziert werden konnte. Um eine stille Parlamentarisierung durchzusetzen, war aber natürlich eine Mehrheit in der Volksvertretung vonnöten, eine Mehrheit, die zu konstruktiver Kooperation und zu wenigstens zeitlichem Zusammenhalt aus eigener Initiative befähigt war. Eine solche Mehrheit hat es vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland nicht gegeben. Ein Faktum, auf das wir noch zurückkommen werden. Trotzdem sind auch in dieser Situation alle Reichstagsparteien, die verfassungspolitisch in der Tradition liberalen oder auch radikalliberalen, das heißt demokratischen Gedankenguts standen, also die liberalen Gruppen selbst und dazu die Sozialdemokratie, alle diese Parteien sind vor dem Versuch nicht zurückgeschreckt, eine formaljuristische Verankerung des parlamentarischen Prinzips in die Wege zu leiten, wenn auch in unterschiedlicher, mehr oder weniger durchschlagener Form. Diese Versuche haben erstmals mit einem einschlägigen, noch relativ zurückhaltenden Vorstoß der Sozialdemokratie im Jahr 1900 begonnen, der allerdings folgenlos blieb. Diese Versuche haben dann einen gewissen Höhepunkt in der Zeit der Daily Telegraph-Affäre gefunden, als infolge eines misslungenen Zeitungsinterviews des Kaisers allgemeine Kritik am Regierungssystem und an der Regierungspraxis des Reiches laut wurde. Aber auch sie führten nicht zu greifbaren Ergebnissen. Schließlich sind nach der Wahl von 1912, welche der Sozialdemokratie über ein Viertel der Reichstagsmandate und beiden liberalen Parteien je etwa 10% der Mandate einbrachten, also nach diesen Wahlen von 1912 sind wiederum entsprechende Vorstöße unternommen worden, denn sowohl die SPD als auch beide liberale Fraktionen und dazu das Zentrum, also die katholische Partei, haben teils Initiativentwürfe zu Gesetzen, teils Resolutionsanträge eingebracht, wonach das parlamentarische Prinzip in der einen oder anderen Weise formell, juristisch fixiert werden sollte. Zum Teil waren diese Ausarbeitungen an Vorbildern der Vergangenheit orientiert. Schon das bayerische Gesetz über die Ministerverantwortlichkeit von 1848 hatte vorgesehen, dass ein Minister von beiden Kammern gemeinsam wegen Verfassungs- und Gesetzesverletzung, aber auch wegen Maßnahmen angeklagt werden konnte, die dem Landeswohl nachteilig waren. Bereits die Anklageerhebung hatte die Suspendierung vom Amt zur Folge. Wenn also die Kammermehrheit der Ansicht war, ein Minister habe das Landeswohl verletzt, konnte sie ihn anklagen, klagte sie ihn aber an, wurde er vom Dienst suspendiert. In Baden war dann 1868 durch verfassungsänderndes Gesetz bestimmt worden, dass die Ministeranklage wegen Verletzung der Verfassung sowie wegen einer schweren Gefährdung der Sicherheit oder Wohlfahrt des Staates möglich war, allerdings ohne sofortige Suspendierung, und dass das Recht der Ministeranklage nur der zweiten Kammer zustand, freilich eine Zweidrittelmehrheit erforderte. Im Gegensatz zu Baden, wo nur die zweite Kammer anklagen konnte, mussten allerdings in Bayern beide Kammern die Anklage erheben. Die Genauigkeit halber muss man indes sagen, dass in beiden Fällen zwar eine juristische Festlegung politischer Verantwortlichkeit vorlag, dass aber ihre praktische Brauchbarkeit sehr gering war. Denn in Baden braucht man eine Zweidrittelmehrheit, in Bayern braucht man beide Kammern. Nachdem also nun die Sozialdemokratie im Jahr 1900 in einem Initiativantrag hatte festlegen wollen, dass der Reichskanzler wegen Verfassungsbruchs sowie wegen einer Schädigung des Wohles des Reichs vom Reichstag angeklagt werden könne und in diesem Fall bis zum Ende des Verfahrens vom Dienst suspendiert werde, also in etwa das die badischen Bestimmungen. Nachdem die SPD das im Jahr 1900 verlangt hatte, wünschte sie seit 1908 die lakonische Formel gesetzlich verankert zu wissen, zitiere, der Reichskanzler ist zu entlassen, wenn der Reichstag es fordert. Das wäre eine formaljuristische Festlegung des parlamentarischen Prinzips gewesen. Die Linksliberalen verlangten seit 1908 eine Anklagemöglichkeit wegen Gesetzesverletzung, aber auch wegen einer schweren Gefährdung der Sicherheit oder Wohlfahrt des Reichs und lehnten sich ansonsten an die badischen Bestimmungen von 1868 an. Dasselbe galt seit 1909 für die Nationalliberalen. Praktische Auswirkungen hatten alle diese Vorstöße miteinander nicht, außer derjenigen, dass zeitweise in Regierungskreisen einige Unruhe entstand. Nachdem im Jahr 1912 der Kanzler Bethmann-Hollweg vor dem Reichstag sich entschieden gegen eine Demokratisierung der Verfassung ausgesprochen hatte, ließen die Parteien die Versuche, mittels formeller Kodifikation zum parlamentarischen Regiment zu kommen, als totes Gleis enden. Nur die stille Parlamentarisierung, für welche eine Majorität sich freilich erst noch rauskristallisieren musste, nur die stille Parlamentarisierung konnte unter diesen Umständen zum Ziel führen. Was die Militärverfassung angeht, so konnten die Parteien, denen überhaupt an Reformen gelegen war, also mit abnehmender Intensität die Sozialdemokratie, die beiden liberalen Gruppierungen und das Zentrum, diese Parteien konnten vor 1914 keine gravierenden Einbrüche erzielen. Immerhin hatten die Linksliberalen seit Jahrzehnten das Militärkabinett, welches als Kanzlei für die Ausübung der monarchischen Kommandogewalt fungierte, also die Linksliberalen hatten das Militärkabinett zur Zielscheibe ihrer Angriffe gemacht. Die Sozialdemokratie erstrebte seit den 90er Jahren die Einschränkung und die Beseitigung der Kommandogewalt. Und selbst die Nationalliberalen beteiligten sich in den Jahren zwischen 1912 und 1914 gelegentlich an Angriffen auf diese Kommandogewalt. Als es im Herbst 1913 in dem elsässischen Städtchen Zavern Aufgrund der taktlosen Äußerungen eines unreifen jungen Leutnants zu Zusammenstößen zwischen der Bevölkerung und dem Militär kam. Und als dann die Affäre anschließend zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Verteidigern und den Gegnern des herrschenden Militärsystems führte, da sprach der Reichstag mit einer überwältigenden Mitte-Links-Mehrheit dem Kanzler das Misstrauen aus. Dieses Misstrauensvotum war eine ganz neue Waffe. Eine Waffe, die der Reichstag erst im Jahr 1912 erkämpft hatte. Und von dieser Waffe wurde hier, man kann sagen, erstmals Gebrauch gemacht. Es gab noch einen anderen Fall vor dem Krieg, aber dieses ist der wichtigste, der spektakulärste. Zugleich stellt die Anwendung dieses Misstrauensvotums den ersten deutlichen Meilenstein dar auf dem Weg zur stillen Parlamentarisierung. Mit Hilfe dieses Misstrauensvotums erreichte der Reichstag einerseits eine Beseitigung derjenigen rechtlichen Bestimmungen, aufgrund deren die Zaberner Affäre überhaupt erst hatte entstehen können. Also in gewisser Weise wurde die Militärverfassung doch, na man kann sagen, demokratisiert, wenn auch in schwachen Ansätzen, aber immerhin, Ansätze waren da. Und andererseits wurde damit einmal mehr bekräftigt, dass eine Revision der Verfassung in allen Teilen am ehesten auf dem Weg der informellen Parlamentarisierung erreichbar war. Dasselbe galt dann auch für das preußische Dreiklassenwahlrecht. Vom preußischen Abgeordnetenhaus selbst war wenig zu erhoffen, weil diejenigen Fraktionen, denen an einer fundamentalen Reform gelegen war, nämlich die Sozialdemokraten und die Linksliberalen, weil diese beiden Parteien viel zu schwach waren. Die Sozialdemokraten waren überhaupt erst seit 1908 im preußischen Landtag vertreten und beide Gruppierungen zusammen, die Linksliberalen und die Sozialdemokraten, hatten vor dem Krieg nie mehr als etwa 10% der Stimmen. Nicht der Stimmen, sondern der Mandate. Der Mandate, das ist wichtig. Den Stimmen hatten sie sehr viel mehr. Da auch die preußische Staatsleitung allenfalls an kosmetischen Operationen interessiert war, blieb, solange man keine Gewaltmittel anwenden wollte, nur die eine Lösung, das System der preußischen Hegemonie, also die Verklammerung der Exekutivapparate Preußens und des Reiches, diese preußische Hegemonie gleichsam umzudrehen. Das heißt, aus dem Reich heraus auf Preußen einzuwirken. Denn die ursprüngliche Idee der preußischen Hegemonie war ja die gewesen, dass man in dieser Verklammerung beider Administrativapparate aus Preußen heraus auf das Reich hatte einwirken können. Nun konnte man natürlich die Hegemonie auch umdrehen. Man konnte vom Reich her, von der Reichsverwaltung, die vom Reichstag abhängig sein konnte, also vom Reichstag über die Reichsleitung konnte man nach Preußen hineinwirken. Andeutungsweise wurde diese Möglichkeit bereits vor dem Krieg sichtbar, als der Kanzler Bülow, der sich 1907 eine Reichstagsmehrheit aus allen Liberalen und den Konservativen gebildet hatte, den Linksliberalen zuliebe eine Wahlrechtsreform für Preußen in Aussicht nahm, um seine Koalition zusammenzuhalten. Zwar scheiterten die Reformbestrebungen vor dem Krieg, aber sie begannen dann während des Krieges genau von dem Moment an wirksam zu werden, als sich im Reichstag eine Reformmehrheit bildete, die nunmehr nachhaltigen Druck auf die Reichsleitung ebenso wie auf Preußen ausüben konnte. Also während des Ersten Weltkriegs wurde dann genau dieser Weg beschritten, aus dem Reichstag heraus auf die Reichsleitung Druck auszuüben. Die Reichsleitung ihrerseits gab sozusagen den Druck weiter an Preußen. Auf diese Weise und wohl nur auf diese Weise konnte das preußische Wahlrecht reformiert werden. Das Problem der preußischen Wahlreform verschmolz von da an, also vom Jahr 1917 an, mit der beginnenden stillen Parlamentarisierung des Reiches. Von der Parteipolitik her besteht das hervorstechende Kennzeichen der Parlamentarisierung des Deutschen Reiches darin, dass sie vom gemäßigten Flügel der Sozialdemokratie, von der katholischen Partei, also dem Zentrum, und als weitaus schwächstem Partner vom linken Teil der liberalen Bewegung getragen wurde. Der rechte Teil der Liberalen, die Nationalliberalen, standen diesen Vorgängen ohne eigene Initiative gegenüber. In der Mehrzahl lehnten sie die regelrechte Parlamentarisierung sogar ab, was sich in unzweideutigen Stellungnahmen der nationalliberalen Führungsgremien aus dem Jahr 1917 niederschlug. Wenn die Partei dennoch jene besprochene gesetzliche Fixierung der Anklagbarkeit des Kanzlers erstrebt hatte, von der wir vorhin sprachen, diese Anträge auf gesetzliche Fixierung des parlamentarischen Prinzips, wenn also die Nationalliberalen vor dem Krieg trotzdem sich an solchen Maßnahmen beteiligt hatten, So ist es zum einen ein Hinweis darauf, dass die Haltung der Partei nicht einheitlich war. Zum anderen jedoch darf es auch nicht überschätzt werden, weil sowohl in Bayern als auch in Baden, wo es ja entsprechende Bestimmungen gab, in den Jahrzehnten seither keine einzige Regierung aufgrund dieser Bestimmungen ihr Amt eingebüßt hatte. Die Nationalliberalen, so kann man sagen, hatten sich im Allgemeinen mit dem Konstitutionalismus abgefunden. Auch das ungleiche Wahlrecht war ihnen lieb, sei es in Gestalt des Klassenwahlrechts, sei es in Gestalt eines Pluralwahlrechts, wie es in der Partei nach 1900 gelegentlich erwogen wurde. Wenn wir der Frage nachgehen, wie es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu diesem Umschwung gekommen war, dann kommen wir zugleich den Besonderheiten der Geschichte des deutschen Liberalismus auf die Spur. Die spezifische Eigenheit der Entwicklung des politischen Systems in Deutschland ist das Bestehen eines Sachverhalts, den wir mit dem Ausdruck liberale Lücke kennzeichnen wollen. Liberale Lücke. Damit ist gemeint, dass es der parlamentarisch-politischen Bewegung des Liberalismus nicht wie in anderen europäischen Ländern gelungen ist, also etwa nicht wie in Italien gelungen ist, im Zuge des Übergangs von der altständischen Gesellschaft zur modernen industriellen Massengesellschaft in den Staat einzudringen, ihn also den Staat zu übernehmen und nach ihren Vorstellungen zu formen. Sondern der parlamentarische Liberalismus hat in Deutschland aufgrund bestimmter Umstände den Staatsapparat und die Gestaltung des Gemeinwesens zunächst alten, aus dem Zeitalter des Absolutismus herrührenden Gewalten überlassen müssen. Der Liberalismus ist sodann niedergehalten und aufgespalten worden. Und am Ende hat er zum Teil nur noch mit ansehen können, wie vorzugsweise andere politische Kräfte in die Rolle eintraten, die ihm selbst zu spielen verwehrt war. Denn nach der Revolution von 1918-19 haben ja die Sozialdemokratie, die Linksliberalen, also der kleinere Teil der Liberalen, und das Zentrum die parlamentarischen Regierungen in erster Linie gebildet. Sie haben den Parlamentarismus durchgesetzt, wohingegen der rechte und größere, damals immer noch etwas größere Teil der Liberalen, aus dem Kampf um die Erringung des parlamentarischen Systems praktisch ausgeschaltet war. Zu der angeblichen Schwäche und Unentschlossenheit des parlamentarischen Liberalismus, von der ich am Anfang sprach, zu dieser angeblichen Schwäche und Unentschlossenheit sei hier nur so viel bemerkt, dass infolge der Zersplitterung Deutschlands und infolge des Fehlens einer einheitlichen Staatsgewalt, die in einem revolutionären Akt hätte übernommen werden können, die Verhältnisse schon für die 48er Liberalen gegenüber anderen Ländern außerordentlich erschwert waren. In einem Einheitsstaat konnte eine revolutionäre Bewegung leicht die Zentralgewalt übernehmen. Wenn aber nur ein Staatenbund vorlag in Deutschland und wenn man die Zentralgewalt erst schaffen musste, dann waren natürlich die Verhältnisse außerordentlich erschwert. Und ebenso waren im Kaiserreich mittels bewusst in die Verfassung eingebaute Hürden die Liberalen am problemlosen Zugriff auf die Macht gehindert. Nach 1877 aber war es mit der liberalen Parlamentsmehrheit ohne dies vorbei. Die Niederlage im preußischen Verfassungskonflikt hat bekanntlich die Liberalen gespalten. Aber diese Niederlage mit ihren Konsequenzen hat auch, was vielleicht noch wichtiger ist, alle an sich bestehenden Möglichkeiten für eine Aktionseinheit der liberalen Bewegung und der entstehenden Arbeiterbewegung zerstört. Wie das Beispiel Englands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt, war ein fruchtbares Zusammenwirken zwischen Liberalen und Arbeiterbewegung sehr wohl möglich. Auch in Deutschland hat ursprünglich die Arbeiterbewegung in der Hauptsache die alte radikal-liberale, das heißt demokratische Tradition aufgenommen, und hat die Brücken zum Liberalismus erst dann abgebrochen, als dieser sich außerstande zeigte, gegenüber Bismarck und den beharrenden Kräften mit einiger Aussicht auf Erfolg die Demokratisierung in die Wege zu leiten. Diese Absprengung der demokratischen Linken war zugleich ein Signal in der nun einsetzenden Reduktion des Liberalismus einerseits auf eine parlamentarische Minorität, andererseits auf die politische Vertretung gewisser relativ kleiner Gruppen in einer pluralistischen, industrialisierten Massengesellschaft. Was sich jetzt generell im deutschen Parteiwesen herausbildete, das war die Zurückdrängung der Parteien auf die Vertretung partikularer Interessenstandpunkte. Und zwar des Großagrarischen bei den Konservativen, des Arbeiterschaftlichen bei der SPD des Katholischen am Zentrum. Auch die liberalen Parteien konnten dem nicht widerstehen. Sie wurden sozusagen zu den politischen Aktionsausschüssen der wirtschaftlich Selbstständigen, Individuen. Und zwar der Selbstständigen quer durch die Wirtschaftssektoren in Industrie, Handwerk, Handel und sonstigen gewerblichen Dienstleistungen, in den freien Berufen und in der Landwirtschaft unterhalb des Gutsbesitzes, dazu auch weiter Teile der Beamten, Gebildeten und Lehrer, ferner in erheblichem Umfang bereits der neuen, mit der Industriewirtschaft hochgekommenen Schicht der Angestellten. Und all das war dann wieder aufgespalten in die Anhängerschaft der rechten Nationalliberalen und der Linksliberalen, wobei sich hier allerdings nur schwer Unterschiede nach der Sozialschichtung machen lassen, da regionale und traditionelle Gegebenheiten quer zu jeder säuberlichen Differenzierung stehen. Beispielsweise war die Demokratische Partei in Württemberg relativ stark, stützte sich auf das mittlere und kleinere Bürgertum. Die Fortschrittspartei war traditionellerweise in Preußen relativ stark. Sie reichte aber in Preußen in die oberen Schichten des Bürgertums hinein. Man kann also nicht ohne weiteres sagen, der Nationalliberalismus habe die oberen Teile des Bürgertums repräsentiert, die Linksliberalen die unteren Teile, sondern die Grenzen sind verwischt. So war es nicht weiter verwunderlich, dass mit dem wachsenden Ausbau der Industriewirtschaft die politische Stellung der Liberalen immer weiter absank. Jedenfalls im Reichstag mit seinem allgemeinen und gleichen Wahlrecht. Denn im Zuge einer ausgebreiteten Fundamentalpolitisierung trat die potenzielle Wählerschaft aus den breiten, zudem selbst im Vorgang der Umwälzung gegriffenen Unterschichten, immer stärker in den politischen Prozess ein. Das drückte sich zwischen 1867 und 1912 in einer Zunahme der Wahlbeteiligung an den Reichstagswahlen von ca. 30% auf rund 85% aus. In der früheren liberalen Ära haben sozusagen nur die einigermaßen gebildeten Mittelschichten gewählt. Von da an, gegen Ende des Jahrhunderts zu, hat die Wahlbeteiligung immer mehr zugenommen und hat immer mehr die Unterschichten erfasst. Und diese Unterschichten sahen in wachsendem Ausmaß keine Veranlassung, liberale Honoration zu wählen, sondern sie wählten die schlagkräftige Vertretung ihrer je spezifischen politischen Ansichten und Bedürfnisse. Hatten die Nationalliberalen im Jahr 1871 rund ein Drittel der Reichstagsmandate besessen und die Reste älterer liberaler Formationen noch einmal fast 8%, so kam der rechte Liberalismus 1912 nicht über gut 11% hinaus. Stabiler blieben die Linksliberalen, die von rund 12% 1871 nur auf 10,6% 1912 absanken. Also in den ersten 6 oder 7 Jahren des Deutschen Reiches hatten die Liberalen insgesamt, wenn man alle Liberalen zusammennimmt, eine Mehrheit im Reichstag. Von da an sanken sie ab auf etwa ein Fünftel. Auf über ein Fünftel. Doch für die Verfassungsentwicklung war etwas anderes noch wichtiger. Seit dem Kulturkampf war auf Jahrzehnte hinaus das Klima zwischen Liberalen und Katholiken so vergiftet, dass ein Zusammengehen dieser Parteien, eine aktive gemeinsame Verfassungspolitik etwa, fast als ausgeschlossen erscheinen musste. Noch ärger stand es mit der Sozialdemokratie. Nachdem die Bismarcksche Repressivpolitik die SPD tief ins ideologische Ghetto getrieben hatte, wurden die anderen Parteien von der weltanschaulichen Radikalität der SPD und obendrein von ihrer stets wachsenden Stärke so sehr verschreckt, dass sie die Arbeiterbewegung gleichsam mit einem Zaun umgaben und ein aktives Koalieren mit ihr weithin für ausgeschlossen hielten. Als in der Mitte der 90er Jahre die erhofften Erfolge der Sozialpolitik ausblieben, zudem die Sozialdemokratie weiter anwuchs, und infolge ausländischer Attentate eine allgemeine Anarchismusangst herrschte, da wurden in Regierungskreisen allerlei Spekulationen angestellt, das offenbar so gefährliche Experiment des allgemeinen gleichen Wahlrechts wieder zu beseitigen. Neigungen hierzu bestanden auch in nationalliberalen Kreisen. Es kam jedoch nicht zu Aktionen. In der Folgezeit bekannten sich die Nationalliberalen, jedenfalls formell, wieder zum Reichstagswahlrecht. So bleibt zum Schluss noch die Frage, wie es möglich war, dass sich bis zum Krieg allmählich eine Situation einstellte, eine Situation, welche die Entstehung einer Reichstagskoalition ermöglichte, von der die stille Parlamentarisierung ausgehen konnte. Die Hauptvoraussetzung hierfür war, dass die Sozialdemokratie von ihren revolutionären oder pseudo-revolutionären Ambitionen abrückte und sich in eine reformerische Partei verwandelte. In eine reformerische Partei, die den Staat und die Gesellschaft in einigen Grundzügen anerkannte, um in anderen Dingen zu einer Revision des Bestehenden gelangen zu können. Als im Jahr 1917 die kompromisslos radikalen Elemente die Partei verlassen hatten und der Rest, die Mehrheitssozialdemokratie, sich dazu bekannt hatte, das parlamentarische System unter der Staatsform der Monarchie anzustreben, da war dieses Ziel erreicht. Zugleich hatte die Partei damit zurückgelenkt in Bahnen, die vor langen Jahren verlassen worden waren, nämlich zu einer Zusammenarbeit mit den Liberalen, zu einer Politik des radikalen Liberalismus, der sich die Demokratisierung zur Aufgabe machte. Insofern war der Liberalismus in der wilhelminischen Epoche nicht mehr, wie während des 19. Jahrhunderts, Träger der staatspolitischen Initiative, sondern in der Hauptsache reagierte er nur noch auf die Bewegungen, die sich in anderen politischen Formationen vollzogen, namentlich bei der SPD. Zwar hatten bestimmte Kreise innerhalb des Linksliberalismus bereits in den 90er Jahren den Gedanken ventiliert, zu einer Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie zu gelangen. Und als besonders spektakulär wurden ja schon immer Friedrich Naumanns um die Jahrhundertwende veröffentlichte Ansichten betrachtet, wonach die Zeit es erfordere, dass der Gesamtliberalismus mit der Arbeiterbewegung unter einem demokratischen Kaisertum zusammenwirken solle. Aber unter den gegebenen Umständen musste man solche Zielsetzungen, wie Naumann sie vortrug, im günstigeren Fall als ihrer Zeit vorauseilend ansehen, ansonsten jedoch waren sie bloß unrealistisch. Für den Moment erschwerte eine Reihe von Interessengegensätzen die Annäherung selbst zwischen den Linksliberalen und der Sozialdemokratie. Denn das Einfügen der Arbeiterschaft in den Staat, wie sie schon in der Sozialgesetzgebung zum Ausdruck kam, dieses Einfügen der Arbeiterschaft in den Staat ging mit wachsendem Staatsinterventionismus Hand in Hand. Und dieser wachsende Staatsinterventionismus konnte jedenfalls nicht ohne weiteres in Übereinstimmung mit älteren liberalen Wirtschaftsanschauungen gebracht werden. Wo aber die Liberalen tatsächlich noch eine respektable Machtposition besaßen, nämlich in den Kommunen, in Gemeinden, da wollten sie ihre Stellung nicht widerstandslos vor den nachdrängenden Sozialdemokraten räumen. Aus diesem Grund verlangte zum Beispiel noch das Programm der Fortschrittlichen Volkspartei von 1910 gerade keine vollständige Demokratisierung des Kommunalwahlrechts. Als schwerstes Hindernis für ein Zusammenwirken zwischen den Linksliberalen und der Arbeiterbewegung wog jedoch die ideologische Radikalität der SPD. Und selbst als sich unter linksliberalen Politikern nach 1900 die Bereitschaft zur gemeinsamen Aktion mit der Sozialdemokratie ausbreitete, da geschah dies unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass der Reformismus oder Revisionismus in der Partei die Oberhand gewinnen müsse. So lässt sich vor dem Krieg nicht mehr als ein langsames Aufeinanderzutasten zwischen linken Liberalen und rechten Sozialdemokraten beobachten. Immerhin war die gegenseitige Wahlunterstützung bei der Reichstagswahl von 1912 dann das Zeichen dafür, dass man vom Stadium des bloßen Abwartens in dasjenige des vorsichtigen Handelns eingetreten war. Derartigen Verbindungen blieben die Nationalliberalen fern. Von einer Parlamentarisierung, an welcher die Sozialdemokratie beteiligt war, hatten sie nur eine Schmälerung ihres soziopolitischen Besitzstandes zu befürchten. Sie hätten daher die Beibehaltung des konstitutionellen Staates bevorzugt. Als der rechte Liberalismus in der Revolution von 1848 die Chance gesehen hatte, selbst die Regierungsmacht zu übernehmen, da hatte er die Parlamentarisierung betrieben. Als er jedoch zu einer relativ unbedeutenden sozialen Gruppe geworden war, überdies ausgestattet mit mancherlei Privilegien, zum Beispiel der Bevorzugung durch das preußische Dreiklassenwahlrecht, da war er am parlamentarischen System nicht mehr vital interessiert. Das Geschäft der Emanzipation war auf die Demokraten übergegangen. Danke. questa analisi è stata molto dettagliata, mi pare che è stata buonissima, e naturalmente questo riassunto che Rau ha preparato in tedesco, che io adesso ho cercato di tradurre, contiene soltanto alcuni punti fissi, e siccome volevo tradurre questo, ho potuto aggiungere poco delle tante sfumature di cui lui ha parlato. Lui partiva proprio con una critica a quella storiografia che prima ed oggi dice che il liberalismo tedesco è colpevole della mancata evoluzione in quanto ha capitolato troppo facilmente davanti alle autorità stabilite, sostenendo invece che le situazioni nella Germania erano molto diverse da quelle negli altri stati europei, soprattutto perché nel 48 non esisteva uno Stato il quale si avrebbe forse potuto modificare, ma c'era la molteplicità degli stati e che si bisognava creare prima l'unità e poi come secondo passo era possibile soltanto una parlamentarizzazione. Però lui dice poi in questo riassunto che già la rivoluzione del 48 aveva dimostrato che sotto la specifica situazione tedesca si poteva giungere ad un sistema di governo parlamentare piuttosto senza una codificazione formale della parlamentarizzazione. Infatti i governi rivoluzionari erano parlamentari, però la destra liberale della Paulskirche, proprio quel raggruppamento di cui ci ha parlato Fenske, proprio questa destra aveva cercato di realizzare una tale tacita parlamentarizzazione, una evoluzione che in pratica avrebbe creato una realtà quasi parlamentare. Sulla stessa strada e sullo stesso obiettivo, cioè della evoluzione riformista della realtà costituzionale, aveva puntato il liberalismo degli anni 60 nel noto Verfassungskonflikt prussiano di cui pure abbiamo già parlato. Questo tentativo dei liberali prussiani è fallito. Parlavamo già dello scontro con il vecchio potere. Era fallito e dopo questo fallimento Bismarck si è adoperato con mezzi molto fini ed intelligenti e con grande successo di costruire, di formulare la Costituzione della Federazione Germanica del Nord e anche dell'impero del 71, in modi che rendessero impossibile ogni evoluzione verso il sistema parlamentare e che rendessero impossibile soprattutto la tacita, lenta evoluzione di facto verso questa parlamentarizzazione. Ed era proprio il federalismo che ebbe, secondo il calcolo bismarckiano, un ruolo importante, centrale, in questo sistema antiparlamentare. Siccome come vero governo del Reich si intendeva il Bundesrat, il Consiglio federale, cioè la rappresentanza dei singoli monarchi e governi, il quale a sua volta non era responsabile al Reichstag. Questo è un punto molto interessante di cui poi nella discussione parleremo innanzi, però il federalismo e il Bundesrat senza alcuna responsabilità davanti al Parlamento, mentre la Reichsverwaltung dipendeva dal cancelliere senza ministri responsabili. Cioè prima il tentativo di trasportare tramite il federalismo il sistema prussiano a livello del Reich, una tendenza che poi più tardi, come lui ha sottolineato nella seconda parte della conferenza, poteva essere inverso dalle tendenze riformatrici che invece cercavano di importare il sistema del Reich con più elementi parlamentari nella Prussia. E la storia dell'impero è segnata poi, tra l'altro, da tutta una serie di tentativi per limitare o per togliere questi principi antiparlamentari. Personaggi e gruppi liberali avevano parte attiva in quasi tutti questi tentativi, soprattutto e sempre i liberali di sinistra, cioè Fortschritt e Freisinn, eccetera. Qui sono da ricordare, per esempio, le iniziative di arrivare al sistema democratico mediante l'introduzione formale del principio parlamentare oppure di elementi parlamentari tramite, per esempio, iniziative di legge per una più esplicita responsabilità del cancelliere, per la possibilità di mettere in stato d'accusa il cancelliere. Poi tramite diverse iniziative di questo genere che sortivano dapprima dai liberali e soprattutto e sempre dai liberali di sinistra, poi dalla socialdemocrazia, in numero crescente della socialdemocrazia, e dal Partito Cattolico del Centro, anche in certa maniera dai nazionalliberali. Un'altra specie di tentativi per cambiare in modo diretto il sistema erano attacchi al militarismo, perché la Kommandogewalt prussiana, che praticamente era stata estesa a tutto l'impero, non era da influenzare da parte del Reichstag, e accanto al federalismo proprio il militarismo era uno dei pilastri di questo sistema antiparlamentare, e infine i tentativi di riformare il diritto elettorale prussiano. Tutte queste iniziative, cioè di arrivare a dei cambiamenti formali o a dei allargamenti formali della Costituzione o di singole leggi che avrebbero modificato l'assetto costituzionale, tutte queste iniziative non ebbero però, prima della Prima Guerra Mondiale, dei successi effettivi. Soprattutto nel 1912 il cancelliere Bethmann-Hollweg poteva negare in forma molto netta un ulteriore processo di parlamentarizzazione. E anche perciò i partiti predetti, liberali di sinistra, centro e socialdemocrazia, oppure meglio, liberali di sinistra, socialdemocrazia e centro, ripiegavano sulla strada della tacita parlamentarizzazione, della parlamentarizzazione dei piccoli passi. E le forze che restavano attive in questo campo restavano soprattutto proprio i tre partiti appena nominati, mentre il liberalismo di destra, cioè il nazionalliberalismo, era invece diventato, a causa dei suoi nessi con il processo di industrializzazione, in modo sempre più esclusivo la rappresentanza parlamentare di un ceto limitato superiore che possedeva non pochi privilegi sociali ed economici. E perciò proprio questo liberalismo di destra non esplicava più un interesse vitale a questo processo di parlamentarizzazione. Cioè, finisce questo quadro breve qui, il liberalismo come movimento politico si è dimostrato, almeno in gran parte, come una specie di passo transitorio in un processo più vasto di integrazione e di emancipazione. Poi, alla fine, lui ha sottolineato che c'erano anche altri gravi ostacoli contro una più stretta collaborazione dei partiti riformisti. C'era dapprima il Kulturkampf col avvelenamento della situazione fra liberali e cattolici, con tante conseguenze anche a lunga scadenza. E c'era poi soprattutto la ideologia rivoluzionaria della socialdemocrazia che impediva ai liberali di sinistra per lungo tempo una collaborazione con i socialdemocratici, e soltanto nel modo in cui nella socialdemocrazia sopravvaleva la tendenza riformista, man mano si arrivava ad una certa, ad un certo avvicinamento fra liberali di sinistra e socialdemocrazia, così che poi alla fine la vera parlamentarizzazione è stata attuata in gran parte dopo il 18 da altre forze, cioè dalla socialdemocrazia e dalla coalizione, dalla Weimar coalizione che si era formata dal 17, sì, ma i passi decisivi, sì, dal 17 in poi, dalla coalizione weimariana, alla quale non ebbero più parte i nazionalliberali, ma i liberali di sinistra assieme a socialdemocrazia e partito del centro. Jetzt haben wir noch Zeit. Possiamo cominciare la discussione. Corsini, preferisci tu che si faccia la discussione sul tuo, sulla tua comunicazione, sulla tua relazione? Oggi pomeriggio o adesso? Io stesso, solo che non so se ci sono qui qualcuno dei trentini che magari voleva intervenire. Sì, forse. Ma ci saranno il pomeriggio? Penso di sì. Allora facciamo Come adesso una discussione su questo, sì, e abbiamo ancora un po' di tempo. Wir können jetzt ja noch ungefähr eine halbe Stunde in die Diskussion des Vortrages raus. Allora la tua discussione la rimandiamo per pomeriggio. Come credete? No, è indifferente. Volevo dire, abbiamo tolto la discussione per avere questo. Va bene, allora facciamo la discussione pomeriggio. Pomeriggio. Sì. E allora la discussione Corsini si fa pomeriggio e adesso, discussione più. Ich habe mit sehr großem Interesse Ihrem Vortrag zugehört, was ich verstehe von meinem eigenen Vortrag her. Und ich fand, dass der in einer sehr klaren und sehr überzeugenden Weise nur die Problematik des Liberalismus auf der Reichsebene dargelegt hat. Ich habe eigentlich nur einige kleinere Ergänzungen bzw. Fragen dazu. Sie haben an einer Stelle festgestellt, die liberale Lücke hätte auch damit zusammengehängt in Deutschland, im Reich, dass es den Liberalen nicht gelungen sei, die Bürokratie einzudringen. Aus der badischen Erfahrung stellt sich für mich die Frage, ob das Eindringen in die Bürokratie nicht gerade vorhandenen Impulse bei den Liberalen in Richtung Parlamentarismus gelähmt hätte. In Baden war ja der Geheimratsliberalismus aus der Zeit des Vormärz schon sehr stark, und nach dem Beginn der neuen Ära 1860 in Baden, vor allen Dingen dann mit dem Beginn des Ministeriums Jolly, ist eine liberale Personalpatronage im Bereich der Bürokratie betrieben worden, die es nun dazu führte, dass weder protestantische Konservative noch katholische Konservative oder auch Demokraten mehr in dieser Bürokratie vorankamen. Es ist also hier eine liberale Bürokratie geschaffen worden, forciert worden auf der Grundlage dessen, dass ein Geheimratsliberalismus im Laden schon vorhanden war, die im Grunde genommen die ganze Zeit der Monarchie angedauert hat. Und das hat im Grunde genommen nicht dazu geführt, dass der Liberalismus in Baden nun stärker in Richtung Parlamentarismus geführt worden ist, sondern umgekehrt zu einer Bürokratisierung des Liberalismus, sodass man gesagt hat, dieses Baden war im Grunde genommen am Ende, in der letzten Phase seiner Existenz, eher eine Beamtenrepublik mit einem Großherzog an der Spitze als noch eine konstitutionelle Monarchie. Von daher hätte ich also ein Fragezeichen hinter die Vorstellung gesetzt, dass also das Eindringen der Liberalen in die Bürokratie auf Reichsebene möglicherweise ein Element gewesen wäre, ein Faktor in Richtung Parlamentarisierung. Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Liberalen wie die anderen Parteien nach 1870 sehr stark zu einer Interessenpartei geworden sind, dass ich hier, ich würde eher sagen, der Interessencharakter hat sich nach 1870 ganz evident ausgeprägt. Eine andere Sache noch, da möchte ich erst nur kurz drauf aufmerksam machen. Sie wiesen darauf hin, dass die Entscheidung der Liberalen, auch die Spaltung der Liberalen 1866-67 dazu geführt habe, dass es später nicht mehr zu einer möglichen Aktionseinheit zwischen Liberalen und Sozialisten gekommen ist. Auch da gibt es ja das andere Beispiel aus Baden in der Zeit unmittelbar vor dem Weltkrieg, die Bildung des sogenannten Großblocks, die Zusammenarbeit von Nationalliberalen und von Sozialdemokraten. Ein Großblock, der keine formelle Koalition darstellte, aber eine Vorform einer Koalition war und im Prozess dessen, was man als stille Parlamentarisierung mit einigen Vorbehalten kennzeichnen kann, zweifellos eine gewisse Rolle spielt. Im Übrigen auch eines der denkbaren Modelle, die angesprochen worden sind im Zusammenhang mit der Erörterung der Frage potenzieller Alternativen, etwa der Entwicklung in Baden. Eine andere, wenn ich das noch nachfragen darf, nach 1918 kam es ja praktisch zu einer Dauerkoalition zwischen dem Zentrum, SPD und Demokraten. Und dann noch eine ganz kleine Frage zum Schluss, die mir eine interne Diskussion betrachtet. Deutschen wissen Sie, wir haben davon gesprochen, dass dieser konstitutionelle Staat in Deutschland nach der 48er Revolution eigentlich charakterisiert gewesen sei, immer noch durch das Prinzip der Fürstensouveränität, war nicht eigentlich der Terminus technicus damals Staatssouveränität, weil ja gerade in diesem deutschen konstitutionellen System das Problem der Souveränität in der Schwebe geblieben ist. Weder Fürstensouveränität eindeutig festgelegt, noch Volkssouveränität und dann die Kompromissformel der Staatssouveränität, die ja eigentlich auch als dieses konstitutionelle System als ein Zwischensystem, als ein transitorisches Zwischensystem kennzeichnet, das sowohl offen war zur Entwicklung hin zur parlamentarischen Monarchie, damit zur Volkssouveränität, wie andererseits auch offen war zu einer Rückentwicklung, meinetwegen dann zäsaristischen System. A questo punto la discussione diventa difficile perché le sue domande si rivolgono a delle parti non comprese in questo riassunto, di cui però io nel mio riassunto non avevo parlato. La prima riguarda la questione liberalismo-burocrazia. Lui aveva notato, fra l'altro, che la mancata realizzazione del sistema parlamentare dipendeva anche dal fatto che il liberalismo non era penetrato nella burocrazia del Reich. E lui invece sostiene il contrario dicendo nel Baden vediamo il liberalismo nella burocrazia, però come conseguenza non la parlamentarizzazione, ma una burocratizzazione del liberalismo e un nesso intimo fra liberalismo e Geheimräte. Das war also die erste Frage und die zweite zielte auf die Großblock-Problem. Lui aveva parlato poi anche della scissione del liberalismo tedesco, di cui abbiamo parlato anche al primo giorno, mi pare, come una delle cause per le quali il liberalismo non arrivasse al potere. Scissione dopo le decisioni del 66 in liberali di destra, liberali nazionali e liberali di sinistra. E Becker invece ricorda che nel Baden, nonostante questa scissione, si è giunto a certe collaborazioni, anche in forma di coalizione abbastanza compatta fra liberali di sinistra e socialdemocrazia. E l'ultima... Ja, das war natürlich. di tutti, nonostante la scissione, collaborazione di tutti i gruppi liberali con la socialdemocrazia. E l'ultima domanda tratta il problema della sovranità del principe o la sovranità dello Stato nel sistema transitorio costituzionale tedesco della seconda metà dell'Ottocento. Perché sistema transitorio? Come? Perché era aperto per aperto cose. Per altre soluzioni. Vedi, era un compromesso compromesso fra sovranità popolare e sovranità del principe. Allora se lo capisco benissimo, ma non si è chiamato transitorio alla faccia. No, non era tutto. Sovranità del popolo o sovranità dello Stato? Sovranità dello Stato e sovranità del principe. Sì, perché in gran parte la sovranità restava ancora al principe. In gran parte era passata allo Stato. Lui dice transitorio soltanto perché c'era la possibilità di trasformare questa sovranità Stato, questa formula vaga che era dove non era chiaro se era il principe o il popolo, di trasformarlo in un vero parlamentarismo, certo, che allora sarebbe stata sovranità del popolo, certo. O anche la possibilità, o il pericolo, come si vuole, di arrivare a un cesarismo. È una discussione storiografica. Si è lasciato aperto. Sì, nella discussione dei giuristi già contemporanei e dei giuristi anche di oggi, Huber, Birkenfeld, la discussione sul carattere di questo strano costituzionalismo tedesco che sta a mezza strada fra vecchio sistema e parlamentarizzazione. Ja, also wenn ich auf Ihre Fragen antworten darf, zunächst einmal ist natürlich ganz klar, dass Sie den Finger auf einige etwas wunde Punkte gelegt haben. Es ist so, dass ich zunächst einmal die Entwicklung im Reich charakterisiert habe. In den Bundesstaaten ist manches etwas anders. Trotzdem glaube ich, dass man auch da Lösungswege finden kann. Wenn ich zunächst einmal vielleicht auf die letzte Frage eingehe, Frage der Staatssouveränität. In den Verfassungen des deutschen Konstitutionalismus stand, ich glaube, das gilt durchwegs, ganz klar drin, souverän ist der Monarch. Das bekannteste und beliebteste Beispiel ist immer die bayerische Verfassung von 1818, in welcher sich der Artikel findet, alle Gewalt im Staat geht vom Monarchen aus. Nur hinsichtlich der Ausübung bestimmter Herrschaftsrechte bindet sich der Monarch an die Mitwirkung einer Volksvertretung. Also formal juristisch ist es eigentlich ziemlich eindeutig, souverän ist der Fürst. Nun gibt es über diesen Punkt eine lange Diskussion. Und diese Diskussion geht eigentlich schon im Vormärz los mit Friedrich Julius Stahl, dem konservativen Theoretiker, und Robert von Mohl, dem liberalen Theoretiker. Die konservativen Theoretiker haben sich auf den Standpunkt gestellt, die Fürstensouveränität ist nicht nur der Wortlaut der Verfassung, sondern das muss, und das war eine Forderung, das muss auch die Verfassungswirklichkeit sein. Friedrich Julius Stahl hat dann eben geschrieben, der Fürst, so ungefähr lautet es, der Fürst muss die gestaltende Macht im Staate bleiben. Demgegenüber haben die Liberalen, also spätestens seit Robert von Mohl, sich auf den Standpunkt gestellt, es müsse möglich sein, die Exekutivgewalt im Staat übergehen zu lassen auf ein Ministerium, das abhängig ist von der Volksvertretung. Und wenn dieser de facto Übergang vollzogen worden wäre, dann wäre de facto die Staatsgewalt, die Souveränität, dann wäre die Souveränität auf das Volk übergegangen. Nun zu der Frage, warum hat man sich auf den Standpunkt zurückgezogen, es existiere eine Souveränität nicht des Fürsten, sondern eine Souveränität des Staates? Es ist ja mal behauptet worden, im Wesentlichen wohl von Oertzen, wenn ich das recht im Kopf habe, das sei so eine Art Verschleierungsideologie gewesen. Das Bürgertum habe nur deshalb von der Souveränität des Staates gesprochen, um nicht zugeben zu müssen, dass es ja in Wirklichkeit sich um eine Souveränität des Fürsten handle. Ich stehe dieser Deutung mit einiger Skepsis gegenüber, denn die ganze Diskussion über die Staatssouveränität ist nicht so sehr eine politische, als vielmehr eine staatsrechtliche. Dahinter steht nämlich die, ja nicht nur die Auffassung, sondern die Erkenntnis, dass sich in der Geschichte ein ganz gravierender, ganz eminent wichtiger Prozess vollzogen hat, nämlich der Prozess, dass das Gewaltmonopol auf den Staat übergeht. Das ist ja eben der Unterschied zwischen der traditionellen Gesellschaft, der altständischen Gesellschaft, noch weiter zurück der mittelalterlichen Gesellschaft oder dem mittelalterlichen Staat, wenn man so sagen will, und dem modernen Staat, dass es in der altständischen Gesellschaft kein Gewaltenmonopol des Staates gibt. Es gibt die alten Stände, wobei man hier wiederum, das sind alles sehr diffizile Probleme, wobei man hier wiederum einen doppelten Ständebegriff unterscheiden muss. Es gibt einmal die Stände im älteren Sinne und diese Stände im älteren Sinne, Adel, Prälaten, sind Inhaber öffentlich-rechtlicher Befugnisse, wie man in moderner Terminologie sagen würde. Dann gibt es noch den anderen Ständebegriff, der im späteren Absolutismus aufkommt, wo die Stände eigentlich soziale Gruppen sind. Aber lassen wir das mal beiseite. Interessant ist, dass die altständische Gesellschaft, der altständische Staat, wenn man so will, das Gewaltenmonopol nicht kennt. Und der moderne Staat bildet sich dann heraus, wenn er das Gewaltenmonopol erreicht. Und das lässt sich in Deutschland ganz genau angeben, wann er das erreicht hat, nämlich in der Revolution von 1848. Von da an... Also im Jahr 1848 hat der Staat in Deutschland das Gewaltenmonopol erreicht, und zwar, und ganz konkret dadurch, dass die alte Patrimonialgerichtsbarkeit, im Wesentlichen Patrimonialgerichtsbarkeit, aufgehoben wurde. In dem Moment hat der Staat das Gewaltenmonopol erreicht, und von da an kann man mit Recht davon sprechen, dass es eine Souveränität des Staates gibt. Und unterhalb dieser Definition, Souveränität des Staates, gibt es dann noch eine andere Diskussion, nämlich die Diskussion darüber, wer politisch die Souveränität ausüben soll. Und um diese Diskussion ging es in der politischen Auseinandersetzung. Soll der Fürst, wie Friedrich Julius Stahl sagte, die gestaltende Macht im Staat sein oder soll es die Volksvertretung sein? Also ich würde einfach unterscheiden zwischen dieser juristischen Argumentation und der politischen Argumentation. Dann die andere Frage. Geheimratsliberalismus, auch das ist natürlich ein dorniges Problem. Wenn ich vielleicht mal ein bisschen aus der Schule plaudern darf, ich hatte an sich ursprünglich dieses Referat sehr viel breiter angelegt, weil ich mir schon gedacht habe, dass dieses Argument kommt. Ich würde unterscheiden zwischen verschiedenen Stufen des Liberalismus, und zwar zunächst einmal diesem sogenannten Geheimratsliberalismus. Dieser Geheimratsliberalismus ist aber, eine Erscheinungsform des Staates selbst. Das ist das, was in Preußen in der Reformzeit, ebenso natürlich in Bayern in der Reformzeit, überhaupt in allen deutschen Staaten in der Reformzeit zu beobachten ist, dass der Staat mit, nun fällt das Wort, mit seiner Bürokratie Reformen durchführt, und zwar Reformen, die hinführen auf den modernen Staat mit seinem Gewaltenmonopol. Der erste Träger eines sehr weit gefassten Begriffes von Liberalismus, der erste Träger ist der sogenannte Geheimratsliberalismus, die liberale Bürokratie. Und diese liberale Bürokratie hat sich in den deutschen Einzelstaaten sehr lange gehalten. Sie hat sich in Bayern de facto bis nach, sagen wir, 1912 gehalten. Bayern ist, das wird auch in der deutschen Geschichtsschreibung oft übersehen, eigentlich geradezu ein liberaler Musterstaat. In Bayern hat sich diese alte liberale Beamtenregierung sehr lange gehalten, und diese liberale Beamtenregierung hat sich auch behauptet gegen parlamentarische Ansprüche der Volksvertretung, also der Zweiten Kammer in Bayern. Interessant ist dabei, dass diese parlamentarischen Ansprüche in Bayern im Wesentlichen ausgingen, ursprünglich von der Patriotenpartei, die dann sich umwandelte in das Zentrum. In Baden ist die Situation etwas anders, führt nun uns auf dieses Problem mit dem Großblock. In Baden haben sich diese liberalen Beamtenregierungen im Wesentlichen zunächst auch gegen parlamentarische Ansprüche des Zentrums gehalten. Das war wohl die Ära Jolly im Großen und Ganzen. Als dann es den Großblock in Baden gegeben hat, da war das ein Zusammenschluss zwischen Liberalen, also Nationalliberalen in der Hauptsache, und Sozialdemokraten, um gewisse liberale Ziele zu erreichen, die gegen das Zentrum gerichtet waren. Es ging um schulpolitische Sachen und ähnliche Dinge. Das ist sozusagen eine Strömung unterhalb des eigentlichen parlamentarischen Anspruches. Es ging nur um ganz partikulare Ziele. Es ging aber nicht eigentlich um den Kampf um das parlamentarische System. Aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich würde unterscheiden zwischen verschiedenen Stufen des Liberalismus. Zunächst dem bürokratischen Liberalismus, dem Geheimratsliberalismus. Und dieser bürokratische Liberalismus ist durchaus zu unterscheiden von dem parlamentarischen Liberalismus. Der parlamentarische Liberalismus entsteht in den deutschen Staaten, die eine Verfassung haben, in der Weise, dass die Vertretung, nun wie man sagt, des Volkes, also der Staatsbürger, dass die in den Kammern sozusagen sich zu Wort meldet und politische Ansprüche anmeldet. Diese parlamentarische, liberale parlamentarische Bewegung ist etwas anderes als der bürokratische Liberalismus. Diese parlamentarische Bewegung des Liberalismus konnte ursprünglich davon ausgehen, ist ursprünglich davon ausgegangen, dass sie die Vertretung des ganzen Volkes sei. Das ist, ich will nicht geradezu sagen, eine Ideologie, Gall hat das ja behauptet, es ist vielleicht später zu einer Ideologie geworden. Man kann aber durchaus sagen, dass der ursprüngliche Anspruch des parlamentarischen Liberalismus, die Vertretung des ganzen Volkes zu sein, dass dieser Anspruch ursprünglich durchaus berechtigt war. Denn wir müssen da wieder zurückgehen in die altständische Gesellschaft. Es gibt einen Ausspruch von Kant, dem berühmten deutschen Philosophen und Erkenntnistheoretiker, der sich ja auch sozialphilosophisch betätigt hat. Ein Ausspruch von Kant, der heißt ungefähr, vollberechtigte Bürger können nur die, wie man so sagt, Hausväter sein. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, und zwar im Wesentlichen die Unterschichten, die Leute, die keine Hausväter sind, die sind überhaupt, das ist einfach die Vorstellung der Zeit, diese Leute sind gar keine Vollbürger. Insofern konnte also der ursprüngliche Liberalismus, der zunächst einmal die Hausväter vertreten hat, durchaus zu Recht, denn das war der geltende Rechtszustand, konnte durchaus zu Recht davon ausgehen, dass er das Volk, nämlich die politischen Berechtigten, vertrat. Nun, wieder zurück zu dem ersten Punkt, Herausbildung des Gewaltmonopols der Staatssouveränität. Was der Geheimratsliberalismus, der bürokratische Liberalismus, der spätabsolutistische Staat, was der geschaffen hat, ist der juristisch einheitliche Untertanenverband. Dieser spätabsolutistische oder auch frühkonstitutionelle Staat, in Preußen war er ja bis 48 absolutistisch, in Baden und Bayern, je nach Datum der Verfassung, war er natürlich schon frühkonstitutionell. Dieser frühliberale, spätabsolutistische Staat hat die altständische Gesellschaft aufgelöst. Er hat sozusagen diese Gemeinschaft der Hausväter zerschlagen. Er hat einen rechtlich einheitlichen Untertanenverband geschaffen. Er hat ein Staatsvolk von rechtlich gleichmäßigen Staatsbürgern geschaffen. Und nachdem also dieses rechtlich einheitliche Staatsvolk geschaffen war, würde ich sozusagen gewisse Wellen der Emanzipation unterscheiden. Und die erste Welle dieser Emanzipation, das war die parlamentarisch-liberale Bewegung. Und als zweite Welle würde ich dann die demokratische Bewegung einfügen, wobei diese demokratische Bewegung in Deutschland aufgrund bestimmter Umstände, die ich vorhin kurz geschreibt habe, aufgrund bestimmter Umstände, eingefügt hat in die sozialdemokratische, in die Arbeiterbewegung. Und das ist eben dieses Problem, dass in Deutschland sich sozusagen die Arbeiterbewegung, radikal-demokratische Bewegung, abgespalten hat vom liberalen Lager. Das muss an sich nicht so sein. In England, das sagte ich ja, hat es ja eine Aktionseinheit der Arbeiterbewegung mit den Liberalen gegeben. In Deutschland gab es ebenfalls Ansätze in dieser Richtung. Diese Ansätze sind dann gescheitert, als sich gezeigt hat, dass die Liberalen einen, sagen wir, demokratischen Staat nicht schaffen konnten. Dann hat sozusagen die Arbeiterbewegung sich selbst konstruiert und hat versucht, von da an auf eigene Faust demokratische Ziele durchzusetzen. Das ist dann einer der Gründe dafür, dass in Deutschland sich die liberale Lücke ergeben hat. Die anderen, die wesentlichen Gründe liegen natürlich in der Verfassungsstruktur und in der damit oder in der Industrialisierung, die sie in dieser Zeit vollzogen hat, die dann eben dazu geführt hat, dass die liberale Bewegung immer schwächer wurde. Also, um zu einem Ende meiner langen Ausführungen zu kommen, ich würde einfach mehrere Wellen, mehrere Bewegungen unterscheiden und ich würde vor allem, das scheint mir wichtig, ich würde den Geheimratsliberalismus nicht in einen Topf werfen mit dem parlamentarischen Liberalismus. Das, allora, praticamente lui cerca di distinguere, ritornando su non poche cose di cui abbiamo parlato ieri, fra varie fasi di questo processo di liberalizzazione o anche di emancipazione politica e il Geheimratsliberalismo, cioè il liberalismo dei consiglieri aulici di cui si parlava anche ieri, è un primo passo in cui la burocrazia statale fa il riformismo. È una lunga fase, non solo un primo passo, una lunga fase che risale al Illuminismo, cioè al riformismo, al assolutismo illuminato del tardo Settecento, e mentre poi e resta in vigore almeno in alcuni stati della Germania, come per esempio nella Baviera, fino all'inizio del nostro secolo, quando la burocrazia liberale governa contro le forze parlamentari, in questo caso del centro. Anche i nostri. Una tale fase evidentemente si osserva anche nel Baden di cui parlava Becker e poi una seconda grande fase, il liberalismo parlamentare, in cui il liberalismo sostiene, almeno in principio, che lui stesso sia la rappresentanza di tutto il popolo. Di questo abbiamo parlato, risalendo a Kant, eccetera. E poi come terzo passo la riforma democratica, solo che in Germania, a causa di tanti eventi e sviluppi, questa terza fase della democratizzazione non è stata fatta dalle forze liberali, o soltanto in parte, ma piuttosto dalla socialdemocrazia, includendo magari alcuni gruppi del liberalismo, soprattutto quello. E poi una lunga discussione, ma che forse non devo tradurre, mi pare che l'avete capito, sulla sovranità di Stato e la sovranità del monarco, eventualmente ne possiamo tornare. Ah, a schiera. Sì. Sì, io credo di essere veramente molto d'accordo con la sia con la relazione del professor Rau e sia con l'ultimo intervento che ha fatto. In modo particolare devo dire che le sue precisazioni anche sulle diverse fasi dell'evoluzione costituzionale in Germania hanno secondo me riaperto un po' il problema di cui avevamo discusso nei primi giorni del nostro seminario sul passaggio appunto da una Ständische o anche solo Ständische Gesellschaft a uno Stato moderno in Germania. Però direi che vorrei qui riprendere quell'osservazione che egli ha fatto nell'ultimo intervento a proposito della sovranità, cioè della discussione sulla sovranità. Lui ha sostenuto, mi pare, ho capito, che questa discussione sulla sovranità era più una questione staatsrechtliche che non politiche, no? più giuridico del diritto pubblico, insomma, più da esperti di diritto pubblico che non politica. Ecco, tuttavia mi pare che proprio la sua tesi di fondo, cioè la tesi secondo cui il federalismo è stato lo strumento con cui, per esempio Bismarck, ma forse più in generale, le forze contrarie alla parlamentarizzazione hanno agito, proprio questa sua tesi di fondo porterebbe a invece ritenere che anche la discussione sulla sovranità di Stato in realtà non era una discussione solo di tipo tecnico, ma era invece una discussione di più profondamente politico. Perché? Perché mi pare che il federalismo, quella particolare forma di federalismo politico di cui noi stiamo parlando per la Germania dell'Ottocento, è esattamente il meccanismo, l'espediente con cui si si toglie sostanza al problema della sovranità, cioè di fronte all'insorgenza del problema della sovranità e soprattutto dato per scontato che comunque si deve parlare di sovranità dello Stato e il problema di conta è chi debba esercitare la sovranità dello Stato, quindi il principe oppure il Parlamento. Ecco, di fronte a questo problema l'esperienza del federalismo consente di giocare in modo, no, che la sovranità non sia più dove sta. Ecco quindi che a mio avviso i due aspetti, il federalismo e la sovranità dello Stato, sono strettamente collegati e mi pare effettivamente che rappresentino nel loro insieme uno dei caratteri, delle caratteristiche più importanti, più significative dell'esperienza tedesca del Novecento. Adesso però vorrei fare una domanda che coinvolge direi più gli esperti austriaci, quindi il professor D'Angelo, il professor Amador, eccetera, perché mi interessa molto cercare di capire se ci sono delle differenze, come io credo che propone, e quali siano queste differenze tra il federalismo di cui ha parlato Rau con riferimento alla Germania, insomma, in senso stretto, e invece il federalismo austriaco. Cioè, secondo me, vorrei cercare di capire, no, in che cosa queste due forme di costituzionali, insomma, si differenziano, e soprattutto quale progetto politico, insomma, diverso fosse sotto ciascuna di queste due forme. Ich bin mit Herrn Skierer völlig einverstanden und würde noch ergänzen und hinzufügen, dass interessanterweise. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also, während in Deutschland der Föderalismus quasi eine angebare Staatsfunktion hatte, der in den Vereinigten Staaten sozusagen die Durchsetzung des Föderalismus ein Erfolg des Parlamentarismus war, das ist eine in der Tat politische Frage. Der amerikanische Föderalismus heißt ja Zentralismus, aber ist ein anderer Begriff. Ist ein ganz anderer Begriff, ist genau das Umgekehrte. Also, Föderalist ist, dass der Bund was zu hat und nicht die Einzelstaaten. Wenn ich das ganz kurz, was Herr Schiera sagte, er meinte. Su Schiera, così risponde insieme. Va bene. Io sono più d'accordo con il professore che il problema mi schiama della sovranità del principe o sovranità del popolo sia un problema tecnico, ma un problema tecnico piuttosto vecchio perché nasce con i monarcomachi alla fine del 500 e viene dibattuto per tutti la dottrina contrattualistica tedesca nel 6 e 700 finché si arriva a Kant che spiega che non è sovrano né il popolo né il principe ma è sovrano lo Stato. Il problema vero è qual è la costituzione dello Stato che può dare da l'esercizio della sovranità dello Stato al re o al popolo. Quindi è un problema tecnico che tradizionale e abituale. Poi anche un altro punto che ho detto, non si sa dove spiega la sovranità in un sistema federale, ma in qualsiasi sistema federale non si sa dove sta la sovranità perché la sovranità non c'è più. Quando nascono le grandi dottrine federali, le prime grandi dottrine federali del 600, si offrono. Ma ideologicamente qui il federalismo ha una funzione, diciamo, antimodernizzante. Sì, ma dico che il gioco è facile perché appunto in un sistema federale già nelle dottrine giuridiche del 600 mostravano che era la scomparsa della sovranità. Ma non si possono confrontare i federalismi del 5 del 600 e i federalismi del 900 quando in mezzo succede quello che giustamente il professor Rau ha sottolineato, cioè il passaggio da una società di antico regime che non prevede il monopolio del potere al centro da parte di una roba, di una metà. Sì, ma adesso dobbiamo lasciare. No, io ho finito. Ja, es dreht sich in der Tat nicht nur um ein staatsrechtliches Problem, wenn ich mal diesen Ausdruck gebrauchen darf, um ein ideologisches Problem, sondern diese Konstruktion mit dem Föderalismus hat natürlich eminent praktische Auswirkungen. Es dreht sich in der Wirklichkeit der Regierungspraxis darum, dass nicht Parlamentarier, Abgeordnete, gewählte Vertreter des Volkes, dass die nicht eindringen können in die Regierung. Es gab die berühmte Inkompatibilitätsklausel in der Reichsverfassung und diese Inkompatibilitätsklausel besagte, dass man nicht gleichzeitig Mitglied des Bundesrates und des Reichstages sein könne. Nun war ja aber jeder höhere Reichsbeamte Mitglied des Bundesrats. Also konnte er nicht zugleich Mitglied des Reichstags sein. Oder anders gewendet, ein Abgeordneter konnte nicht Mitglied des Bundesrates, folglich auch nicht höherer Regierungsbeamter werden. Es gab noch eine weitere Bestimmung der Verfassung, dass ein Abgeordneter, wenn er ein höheres Staatsamt annahm, seinen Sitz im Reichstag verlor. In Preußen übrigens eine ähnliche Bestimmung, da allerdings war sie etwas gemildert. Er verlor sein Amt in der Volksvertretung, konnte es allerdings in Preußen aufgrund neuer Wahl wiedergewinnen. Aber das braucht uns hier nicht zu interessieren. Wichtig sind die Verhältnisse im Reich. Diese beiden Bestimmungen, vor allem die Inkompatibilitätsklausel, waren dazu gedacht, nicht Parlamentarier, ganz gleich ob nun Liberale, theoretisch wären auch die Konservativen runtergefallen, oder Sozialdemokraten oder überhaupt irgendwelche Parlamentarier nicht eindringen zu lassen in den Bundesrat und damit in die Reichsregierung. Also nochmal, es ist nicht nur eine juristische Diskussion, wer hat nun die Souveränität, sondern es waren ganz klare Verfassungsmechanismen, die es verhindert haben, dass ein Abgeordneter ein Regierungsamt übernehmen konnte. Und das eben, von diesem Ausgangspunkt muss man einfach ausgehen, wenn man den Prozess der Parlamentarisierung verstehen will. Die Parlamentarisierung besteht schlicht und einfach darin, dass das Ministerium, das heißt also das Haupt der Exekutive, dass das Ministerium aus dem Verfügungsbereich der Krone übertritt in den Verfügungsbereich des Parlaments. In der Endform, die wir heute in allen parlamentarischen Staaten haben, ist es einfach so, dass die Führer der Parteien, also die herausragenden Köpfe des Parlaments, dass die selbst die Ministerposten übernehmen. Und genau das konnte der Reichstag nicht eintreten. Das waren die Mechanismen. Aufgrund dieser Mechanismen war eine Parlamentarisierung jedenfalls zunächst nicht möglich. Ist das, è stato chiaro, devo tradurlo, semplicemente lui ammette naturalmente che questa discussione sulla sovranità ha anche un lato estremamente pratico, perché per esempio nella Costituzione bismarchiana un deputato non poteva entrare, diventare ministro e lì c'è una netta separazione, così come adesso invece c'è il parlamentarismo dappertutto e che i capi dei partiti diventano ministri, allora per i deputati era impossibile diventare ministri. La questione dell'Austria è naturalmente molto, molto, molto complicata. Questa domanda veramente mi mette un po' in imbarazzo. Naturalmente è vero anche che anche in Austria i liberali sono stati centralisti anche per quello, lo sono stati per ragioni pratiche perché erano di lingua tedesca e perciò volevano il centralismo. Abbiamo visto, poi ritorneremo forse su questa questione, io proporrei che ritorniamo su questa questione che lei ha posto alla discussione con Sini, perché è connessa con questo. Grazie. Stimmen völlig frei. In Österreich waren die Liberalen von Anfang an Zentralisten. Sie mussten Zentralisten natürlich sein. Ja. Soll ich aufhören? Ja, hören Sie auf und fangen Sie bei Corsini wieder an. Ich soll aber jetzt zu Messura. Dobbiamo sentire tre un quarto per loro. Sì, perché oggi pomeriggio abbiamo molte Molto cose. Ich noch eine Frage zu Raum. Ja, nur eine ganz kurze Bemerkung, Herr Haus. Sie haben also zweimal im Zusammenhang mit dem Problem der Parlamentarisierung auf die Ministerverantwortlichkeitsgesetze in Bayern und in Baden begriffen. Das Ministerverantwortlichkeitsgesetz in Baden war, wie Sie ja so auch nachdrücklich festgestellt haben, ein rein juristisches. Im Grunde genommen, wenn man die Vorgeschichte kennt, bedeutet das praktisch das Ende der Parlamentarisierungstendenz. Es ist also im Grunde genommen, wenn später immer wieder darauf zurückgegriffen wird, die Leute bewegt dafür, dass man im Grunde genommen nicht bis zur Parlamentarisierungsverantwortlichkeit hinausgeht. Wobei ich das allerdings nur für die Nationalliberalen gelten lassen würde. Ich würde sagen, die Sozialdemokraten haben hier versucht, wenigstens auf diese Weise etwas zu erreichen. Die Signorina, ancora brevissimamente, perché o lo vuol rimandare per oggi pomeriggio? Lo rimanda. Cominciamo oggi, wir fangen an heute alle 3:15 Uhr, e puntuali alle 3:15 Uhr.